Eine besondere Ausgabe Original Berlin an diesem Donnerstag, 13. Mai 2021. Gisela Steinickert hat Geburtstag, 90 Jahre, wird sie alt oder jung? Ich durfte sie kennenlernen, freue mich für sie und wünsche ihr alles Gute zum Geburtstag. Regina Toss. Diesen Text schrieb Gisela Steinickert für Regina Toss. 90 Jahre ist sie heute geworden. Eng verbunden ist sie mit Jürgen Walter. Der hat damals unser gemeinsames Interview auch organisiert und eine lustige Geschichte erzählt. Die erzähle ich Ihnen gleich weiter. Ab die Post und dann Neues überall. Macht nichts, wenn ich mal auf die Nase fall. Hab nicht Schnee gesehen. Lang nicht weißen Wald, wird's mir drin zu warm, wird's im Herz mir kalt. Ab die Post und raus, so schmeckt also Wind, so schön sieht es aus, wenn der Regen rinnt. Allzu warme Pfühl hält das Blut mir an, legt sich aufs Gefühl. Nichts für einen Mann. Ab die Post und los. Wo werd ich gebraucht? Wo fühl ich mich gut? Wieder aufgetaucht. Wo treff ich auf mich? Draußen sicherlich. Ob ich Schätze heb oder erstmal leb. Such dann nicht nach Schuld. Geh auch du drei Schritt, unsere Ungeduld nimmt uns beide mit. Lass uns leben und lass uns wiederkehren, leben bis zum Grund, ohne uns zu wehren. Leben bis zum Grund, leben bis zum Grund. Leben bis zum Grund. Ab die Post, auch geschrieben von Gisela Steineckert. Ja, und Jürgen Walter hat mir erzählt, bei dem folgenden Titel war sie mit im Studio und man hat einfach gesagt, singt mal alle mit. Und so ist sie auf die Platte gekommen. Sie singt da im Hintergrund tatsächlich mit. Jürgen Walter, aber schöner ist die Liebe. Es muss schön sein, schön zu sein. Aber schöner ist die Liebe. Es ist schön, allein zu sein, aber schön ist's zu zweit. Es muss schön sein, schön zu sein, aber schöner ist die Liebe. Es ist schön, allein zu sein, aber schöner ist zu zweien. Spaß macht auch ein guter Witz, aber mehr Spaß macht die Liebe. Gut tut tiefer Schlaf allein, aber guter tut zu zweien. Jeder Dummkopf kann was kaufen, hat er Geld, will er die Welt oder nur was ihm gefällt. Aber schöner ist die Liebe. Schön ist still beschwipst zu sein, aber schöner ist zu zweien. Es gibt manche schöne Gegend, gibt das Reh im tiefen Wald. Ach, und Blasmusik erschallt. Aber schöner ist die Liebe. Mancher hätte es gern zu dreien. Aber schöner ist zu zweien. Schön ist ein Elfmetertor. Mancher liebt gemischten Chor. Tut sich überall hervor. Aber schöner ist die Liebe. Es ist schön, bekannt zu sein. Es ist schön, verwandt zu sein, überall dabei zu sein. Aber schöner ist zu zweien. Es muss schön sein, schön zu sein, aber schöner ist die Liebe. Auch dieser Text stammte von Gisela Steineckert und wenn die Erzählung von Jürgen Walter stimmt, davon gehe ich aber aus, er muss es wissen, er war ja dabei, dann hat sie hier auf diesem Titel auch im Chor mitgesungen. In der zweiten Stunde gibt es heute Fragmente meines Interviews mit Gisela Steineckert und Musik, die sie sich gewünscht hat. Viele weitere Titel von ihr kommen in den kommenden zwei Stunden. Jetzt aber zu den Geburtstagskindern für den 13. Mai. Viktor Gonzales, der sowjetische Schauspieler und Regisseur Friedrich Ermler, der polnische Widerstandskämpfer Witold Pileczki, Reinhold Schneider, Emmy Bonhoeffer, Walter Richter, Jill Evans, Ernst Hess, Luciano Benetton, Gernot Duda, Harvey Keitel, Sonja Zietloff und Christian Schmidt. Musikalisch hören wir Johnny Wright mit seinem Klassiker Hello Vietnam, Terry Fell, Richie Wellens, Im Kamarina, Senta Berger, Joe Brown, Mary Wells, Lasse Berghagen, Es war einmal eine Gitarre aus Österreich, Jatz Gitti, das frühe Fleetwood Mac-Mitglied Danny Kirwan, Stevie Wonder, Johnny Logan, Maggie May, Alison Goldfrapp und ihre Band Goldfrapp, Melanie Thornton mit La Bouche und Aspen Lind. Jetzt aber, hallo Vietnam! Kiss me goodbye and write me while I'm gone. Goodbye, my sweetheart. Hello, Vietnam. America has heard the bugle call, and you know it involves us one and all. War will ever end. There's fighting that will break us up again. A ship is waiting. dark. America has trouble to be stopped. We must stop communism in that land, our freedom will start slipping through our hands. I hope and pray someday the world will learn that fires we don't put out will bigger burn. We must save freedom now at any cost, or someday our own freedom will be lost. Produzieren, was andere liken. Mach Süßes zu deiner Mission. Mit einem sicheren Ausbildungsplatz bei Stork, dem Hersteller von Knoppers, Toffifee, Nimm2 Lachgummi und Co. Das Familienunternehmen versüßt dir deinen Start ins Berufsleben mit einer attraktiven Vergütung und vielen Zusatzleistungen. Zum Beispiel einem Mietzuschuss. Übrigens, Naschen inklusive. Schau vorbei bei den digitalen Tagen der Ausbildung am 19. oder 22. Mai. Mehr unter stork.de/karriere. Zu Hause hätten, dann wäre der Urlaub zu Hause grandios. du träumend nachts um 12 aus deinem Fenster, ja, dann sieht Spanien mehr als verzaubert aus. Denn es fleichen dort anstelle der Gespenster die Cavalieros mit Gitarre um das Haus. Dann hört man Serenaden überall, so wie auf einem Schlagerfestival. Da zog er die Mädchen an. Der Fremde ging hinterher sammeln, Er sammelte Küsse statt Geld. Das nahm die Gitarre im Übel, sie fragte, mein Freundchen, wo bleibe denn ich? Der Fremde, der sagte, die anderen küss ich durch Streicheln. Tu ich nur dich. Die dann da da ding, die dann da da ding, da sprach die Gitarre zu sich. Die anderen küsst er, die soll er nur küssen, nur streicheln, wird er nur mich. Es war einmal eine Gitarre, die fing auch ein Mädchen ein. Das folgte dann immer dem Fremden und ließ ihn da nie allein. Der Fremde, der küsste auch andere, er kam mit der einen nicht aus. Das nahm dieses Mädchen im Übel, sie fragte, mein Freundchen, wo bleibe denn ich? Der Fremde, der sagte, die anderen küss ich doch streicheln. Tu ich nur dich. Die dann da da ding, die dann da da ding. Und da sprach das Mädchen zu sich. Die anderen küsst er, die soll er nur küssen, doch streicheln wird er nur nicht. Es war einmal eine Gitarre, aus Eifersucht klang sie nicht mehr. Sie dachte, ich würde ja klingen, wenn bloß dieses Mädchen nicht wär. Der Fremde, der hörte sie weinen und sagte, das Mädchen kommt weg. Da hat die Gitarre vor Freude geklungen, sie sang ganz allein nur für sich. Die anderen alle, die soll er nur küssen, doch streicheln wird er nur mich. Die dann da da ding, die dann da da ding, da sang die Gitarre für sich. Die anderen alle, die soll er nur küssen, doch streicheln wird er nur mich. Schaust und sechs richtige hast und dann neben dir der kleine Sohn verblasst und er sagt, bitte Mama, er spart dir doch den Zorn. Ich hab letzten Freitag den Lottoschein verloren. Dann kriegt ihr nicht. Es ist ja eh schon spät und weiß nicht anders geht. Bitte kriegt die nicht, kriegt die nicht, wenn's einmal oben geht. Denn du kommst drauf, es geht auch wieder bergauf. Tochter sagt, ich will auch meinen Spaß und geht als Großmutter auf ein Faschingsgeschlaß. Wenn's das nachher fragst, so war die Party schön. Und sie sagt ja, nächstes Jahr kannst schon du als Oma gehen. Ja, dann bring die Idee. Ist ja eh schon spät und weiß nicht anders geht. Bitte kriegt die nicht, kriegt die nicht, wenn's einmal oben geht. Denn du kommst drauf, es geht auch wieder bergauf. sitzt ein junger Mann mit schönen dunklen Augen. Du schaust ihm zärtlich an und weil er immer zurückschaut, wüsst schon so muss Zeit, mein Schatz. Da steht er plötzlich auf und sagt, Knecht, Frau, nimm uns doch Platz. Ja, dann kriegt die nicht, es ist ja eh schon spät. Und weiß nicht anders geht, bitte kriegt die nicht, kriegt die nicht, wenn's einmal around in my cage, and I ain't said somebody's shoes was under my bed. Don't wanna call nobody no bodily harm, but somebody's been rubbing on my good luck charm. And I ain't gonna stand for that. Stars up

1 Erinnerungen. When Susanna cries, she cries a rainstorm. She cries a river. She cries a hole in the ground. She cries for love. She cries a sad song. She cries a shiver. Sometimes she cries for me too. And I say I'll never hurt her, but she knows it isn't true. 'Cause although I never told her, I think she knows about me and you. Now she cries with silent tension. This can't be right. And the downtown special cries along, 'cause I'm leaving tonight. When Susanna cries, she cries a rainstorm. She cries a river. She cries a hole in the ground. She cries for love. She cries a sad song. She cries a shiver. Sometimes she cries for me too. Now I slip the night around her, and I hope she'll be okay. I just pray someone will find her and guide her on her way. 'Cause I'm leaving on the winding end. By soon I'm out of sight, but you'll always be my baby, though I'm leaving tonight. Just tell her that I love her. Now it's all she has. Oh, when Susanna Mai 2021, hier sind wir wieder kurz nach 17 Uhr, Original Berlin. Um Gisela Steinekert geht es gleich, die Künstlerin im Interview. Heute ist sie 90 Jahre alt geworden. Ganz interessant übrigens, auf der offiziellen Wikipedia-Seite ist sie nicht aufgeführt für den 13. Mai, aber dafür hochrangige Nazis, zum Beispiel Günter Knobloch. So viel zu rechts und links, oben und unten und Wikipedia. Aber zum Glück gibt es ja wenigstens eine eigene Gisela Steinekert-Seite. Eng zusammengearbeitet hat sie auch mit Eva-Maria Pickert. Wir hören einen Titel, der aus dem Bulgarischen übernommen wurde. Der deutsche Text kommt von Gisela Steinekert, vergesst die Zeit nie ganz. Unsere Stadt war klein, doch wir sangen sie uns jeden Abend groß. Jedes Haus ging auf, so zogen wir dann los. Freunde, wisst ihr noch, wie die Gitarre klang? Unsere Zukunft sah traumhaft aus. Die vergesst die Zeit nie ganz. Da blieb so vieles ungetan. Wie schlug das Herz? Steinecker Texte für Eva Maria Pickert. Vergesst die Zeit nie ganz und hier wir. Du sagtest wir. Für Veronika Fischer 1987 von Eva Maria Pickert neu eingespielt, Berlin. Von diesem Teil der Erde Hast und Haut, Staub und Stein, kenn ich das Stirb und Werde. Diese Stadt ist mir vertraut. Hier war ich klein, hier werd ich groß. Hab ich zu sehen. sein. Laut, laut, laut, laut. Geborenes Kind ist Berlin meine Stadt, in der ich mich zu Hause finde. Auf diesem Teil der Erde war bitterer Brand lange nach, dass nie mehr Krieg sein werde. Dazu sind wir aufgewacht. Hier fang ich an, jeden Tag. Hier, wo ich kann. Hab ich mein Teil, dass ich mehr, dass sie gedeiht und werde, steigen meine Wünsche steil. Schön soll sie sein, menschlich und warm, bis in den Stein. Drei Schauspieler sind zu Ehren. Geboren am 13. Mai 1901, gestorben 1984, Hannes W. Braun. Er spielte unter anderem Papas neue Freundin, Die Jagd nach dem Stiefel, Im Kinnhaken, Effi Briest. Siegfried Göhler lebte von 1916 bis 1976. Ihn sah man in Geliebte weiße Maus, Ich war 19, auch im Polizeiruf. Detlef Heinze lebt noch. Geboren 1945, eng Thüringen verbunden. Man sah ihn in Lotte in Weimar. Ich war 19 auch. Bereits mit 14 spielte er in Das Feuerzeug. Auch nach der Wende war er noch beschäftigt. Jetzt beschäftigen wir uns mit Gisela Steinert. Mediengeschichte DDR 1. Radio DDR, erstes und zweites Programm. Auf DDR 1 spricht Gisela Steinickert zum Titel Als ich fortging. Ja, die Geschichte ist vielleicht ulkig. Er war 19 oder 20 Jahre alt, hatte riesigen Buschen Haare auf dem Kopf, lange Haare und kurze Hosen. Und hatte eine sehr schöne junge Frau bei sich. Die beiden liebten sich sehr und senkten dauernd die Blicke ineinander. Und ich war Präsidentin des Komitees für Unterhaltungskunst und hatte so ein Katechismus aufgestellt. Und der lautete unter anderem: Ich werde nie mit jemandem arbeiten, mit dem ich vorher nicht gearbeitet habe, damit niemand sagen kann, aha, jetzt hat sie das Amt und jetzt, ja, nimmt sie sich, wen sie will und hat davon Vorteile. Ich war die einzige Präsidentin, die kein Geld für dieses Amt gekriegt hat und nicht mal ein Büro hatte. Also ich habe meinen Mann unser Telefon, unsere Wohnung mit reingebuttert. Und da stand er nun und hatte so eine altmodische Kassette und sagte, das ist eine Ballade und die musst du machen. Und ich traute mich angesichts dieser Liebe nicht zu sagen, nee, das kann ich nicht machen. Hab gesagt, naja, ich höre es mir mal an. Hab's hingelegt, nicht angehört. Und dann dachte ich so ein Vierteljahr später, jetzt muss ich ihm das ja zurückschicken. Aber es ist sehr unanständig, wenn ich es mir nicht vorher anhöre. Und ich habe es in meinen altmodischen Kassettenrekorder geschoben, saß da und als die ersten Töne erklangen, habe ich in einem Zug diesen Text aufgeschrieben, den mir die Musik erzählt hat. Und dann habe ich ihm das geschickt in einem Kuvert, schönen Gruß von mir, ist der Text. Und viel später, als wir beide also befreundet waren, da hat er mir gesagt, er war so frappiert, denn das, was im Text stand, war genau das, weswegen er die Musik erfunden hatte. Als so Knirps von 9 oder 10 Jahren, weil die Mama verlassen worden war und so traurig war. Und da wollte er ja ein Geschenk machen und hat diese Musik erfunden. Und so haben wir uns getroffen und nun sind wir sehr gute Freunde. War die Straße steil, kehr wieder um, nimm an ihrem Kummer teil, mach sie heil. Als ich fortging, war der Asphalt heiß, kehr wieder um, red ihr aus um jeden Preis, was sie weiß. Unendlich, so sieh das doch ein. Ich weiß, du willst unendlich sein, schwach und klein. Feuer brennt nieder, wenn's keiner mehr nährt. Kenn ja selber, was dir heut wieder fehlt. Als ich fortging, waren die Arme leer, kehr wieder um, mach's ihr leichter, einmal mehr, nicht so schwer. Als ich fortging, kam ein Wind so schwach, warf mich nicht um, unter ihrem Tränendach war ich schwach. Ist unendlich, so sieh das doch ein. Ich weiß, du willst unendlich sein, schwach und klein. Nichts ist von Dauer, was keiner recht will. Auch die Trauer wird da sein, schwach und klein. Thank you. produzieren, was andere liken. Mach Süßes zu deiner Mission. Mit einem sicheren Ausbildungsplatz bei Stork, dem Hersteller von Knoppers, Toffifee, Nimm zwei Lachgummi und Co. Das Familienunternehmen versüßt dir deinen Start ins Berufsleben mit einer attraktiven Vergütung und vielen Zusatzleistungen. Zum Beispiel einem Mietzuschuss. Übrigens, Naschen inklusive. Schau vorbei bei den digitalen Tagen der Ausbildung am 19. oder 22. Mai. Mehr unter stork.de/karriere. Auf DDR1, Gisela Steineckert. Die gesellschaftliche Funktion der Kultur sollte darin bestehen, dass ihre Funktionäre nur Leute sind, die etwas davon verstehen. Und nicht glauben, sie müssen die Weltrevolution in jedem Vierzeiler wiederentdecken und das durchsetzen. Also ich kann mich daran erinnern, in den 60er Jahren gab es eine Riesendiskussion zu dem Thema, wozu brauchen wir überhaupt Liebesgedichte? Liebesgedichte sind was ganz Privates, so wie also der kleine Garten, ja. Und das soll jeder mit sich abmachen. Wir brauchen revolutionäre Kunst und so. Als ich das gehört habe, völlig falsch fand, habe ich, bockig wie ich war, für den Verlag Volk und Welt eine Anthologie gemacht, mit 16 Dichtern, die vorher noch niemand kannte, und habe sie Liebesgedichte genannt. Die hat leider, diese Anthologie hat, war kein Gedicht von mir drin, hat leider das Plenum nicht überstanden, das berühmte, oder sagen wir berüchtigte Plenum, hat das nicht überstanden, hat jemand erfunden, dass eine Zeichnung, die eine Wolke und einen Fisch zeigt, seien eigentlich die geöffneten Schenkel einer Frau, wogegen ja auch nicht zu sagen ist, nur stimmte es nicht. Es war eine Zeichnung von Metzges und ich sollte ein paar Autoren rausnehmen und das habe ich natürlich nicht getan. Und dann wurde dieser Band unter der Hand für 150 Mark gehandelt, schwarz gehandelt. Und neulich hat mir eine Freundin die Freude gemacht, die hat das in irgendeinem Angebot von Antiquariaten hat sie es gefunden und hat es mir gebracht. Und da habe ich es mit Umschlag jetzt und habe es meiner Enkelin geschenkt. Also das war für mich das Gegenteil von Einfluss auf die Kultur, die man sich wünschen würde. Beim sogenannten Kulturplenum sind 3 Filme von mir gestorben und diese Anthologie. 2 Filme wurden später gedreht, waren dann langweilig für mich, weil das Problem in der Wirklichkeit schon gelöst war. Aber ich denke, das Unheil in der DDR gegenüber den Künstlern und in der Kulturpolitik war, dass zu viele Menschen einen Einfluss hatten, wenn schon nicht Macht, die von der Kultur und der Kunst eigentlich nichts verstanden. Ach Gott, die wenigen Jahre, die diese neue Gesellschaftsordnung hatte, um sich zu entfalten, um erwachsen zu werden, um aus den eigenen Fehlern zu lernen, die haben doch nicht ausgereicht, um Kinderkrankheiten und die Ängste alter Männer, die Furchtbares erlebt hatten, gleichermaßen zu verarbeiten. Viele dieser alten Männer habe ich gekannt, weil ich ja bei denen anklopfen musste für irgendjemanden und für irgendetwas. Und ich habe dann ihre Lebensgeschichten gekannt. Und da war KZ und Zuchthaus und Emigration, Judenverfolgung und das alles. Und das war schwierig zu akzeptieren, dass die in besonderer Weise Angst hatten um etwas, was später ja wirklich verloren gegangen ist. Wenngleich es vor ihren Fehlern, also in der Zeit vor ihren Fehlern, vielleicht gar nicht so gefährdet war. Aber es ist doch eine Illusion zu glauben, dass die DDR eine wirkliche Chance hatte, länger als 2 Generationen zu leben. Und die Fehler, die gemacht wurden, waren jedenfalls nicht die, die heute Menschen krank machen. Arbeitslosigkeit, Bildungsferne, Angst um die Miete, das alles hatten wir nicht. Wir hatten also eine Art, miteinander umzugehen, die nicht von vordergründigen materiellen Interessen bestimmt war. Wir waren solidarisch untereinander, weil wir es ja nicht leicht hatten. Und diese Solidarität, die haben wir Weiber zum Beispiel, in einem wunderbaren Lernprozess auch gerne geübt. Das war uns schön, wenn wir gesagt haben, du, die hatten Strumpfhosen für Kinder, da habe ich dir gleich 2 hier mitgebracht. Und man hat mitgebacken für die andere und man hat ihr beigestanden, wenn sie gerade mal wieder auf die Fresse gefallen war, durch den falschen Kerl oder weil sie überhaupt keinen hatte. Wir waren uns näher. Wir hatten keine Angst davor, die andere könnte merken, wie wir wirklich sind, mit Schwächen und Stärken. Das ist heute ein Mittel gegen den Menschen, von dem ich hoffte, dass ich es nach meiner Kindheit nicht mehr erleben würde. Und da nehme ich die DDR auch in Schutz. Sie hatte keine größere historische Chance. Wenn Gorbatschow nicht gewesen wäre, wäre irgendjemand anders dahergekommen und hätte gesagt, was brauchen wir die, schneiden wir mal durch, weg. Politik, das ist ein weites Feld. Und wenn wir jetzt überlegen, wie die Welt jetzt aussieht, wie der Krieg uns nahe rückt, von dem wir glaubten, den Sieg haben wir in der Tasche, ja? Ich habe das gesagt in einem Lied. Es ist um den Frieden seit tausenden von Jahren ein beschwerlich Ding. Also den schätze nicht gering, den einfachen Frieden. Ich habe das gesagt, weil ich ein Kriegskind bin und heute noch jeder Stulle hinterher gucke, die weggeschmissen wird. Angstvoll, was hätte man aus der noch machen können? Das ist in uns drin, das können wir nicht ändern. Aber diese Welt, so wie sie jetzt ist, die ist mir zu kalt. Wenn ein Gras wächst, wo nah ein Haus steht und vom Schornstein steigt der Rauch, sollen die Leute beieinander sitzen, vor sich Brot und Ruhe auch und Ruhe auch. Das ist der einfache Frieden, den schätze nicht gering. Es ist um den einfachen Frieden seit tausenden von Jahren ein Beschwerden. Wo ein Ball liegt, da soll ein Kind spielen, das zwei gute Eltern hat und soll alle Aussicht haben, ob am Land, ob in der Stadt, ob in der Stadt. Das ist der einfache Frieden, den schätze nicht gering. Es ist um den einfachen Frieden seit tausenden von Jahren ein Beschweren. Weib ist, soll nah ein Mann sein, dass da eins das andere wärmt, sollen sich lieben und sollen sich streiten, von der Angst nicht abgehärmt, nicht. Den einfachen Frieden seit tausenden von Jahren ein beschwerlich Ding. Wo ein Leben war, da soll ein Tod sein, mit Tränen und einem Grab, wo der Nachbar manchmal hingeht zu den Menschen, den es gab, den es gab. Das ist der einfache Frieden, den schätze nicht gering. Es ist um den einfachen Frieden seit Tausenden von Jahren ein beschwerlich Ding. Auf DDR 1 Gisela Steinecker zum Titel Halleluja von Leonard Cohen. Es in einem ganz herrlichen Sinn sowohl christlich als antichristlich. Das heißt, er zieht die Legende, die wir alle schätzen und ehren, auf ein menschliches Maß. Und ich habe lange gebraucht zu verstehen, was das Lied überhaupt erzählt. Habe mich immer intensiver reingekniet und dann habe ich gemerkt, der ist eifersüchtig. Der beneidet den David, dass der die Bathseba nackig gesehen hat und er nicht. Und er bestraft ihn nicht für diese Untat, sondern es ist in ihm ein Bedauern, dass er diese Sünde nicht begangen hat. Und das war für mich so liebenswürdig, so menschlich. Ich habe ein sehr respektvolles und liebevolles Verhältnis zu Jesus Christus. Und ich habe auch über ihn geschrieben. So wie ich ihn sehe, als einen anständigen Menschen, der gelebt hat nach seinen Normen, Moral und er hat nicht gewollt, dass die Schere zwischen oben und unten, so, und dafür musste er sterben. Und das ist ein tiefes Gefühl in mir und ich habe ihn in diesem Lied von Cohen für mich wiederentdeckt, als einen, der tiefe Empfindungen hat und auf Gerechtigkeit aus ist, nicht ganz unterdrücken kann. Und das geht zusammen mit meinem Wunsch, die Priester, katholischen Priester, mögen eines Tages genauso leben wie wir anderen, mit Sünde und Vergebung. Now I've heard there was a secret chord that David played. And it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Eine Sendung für Gisela Steineckert. Regina Toss, mit ihr begannen wir den heutigen Nachmittag. Aus dem gleichen Album 1983 ein weiteres Lied von Gisela Steineckert, Aus Liebe. Aus Liebe zurückgehen, wenn das letzte Wort schon fiel. Aus Liebe verzichte auf ein eitles, dummes Spiel. Aus Liebe nichts verwehrt und doch mal auf Begehr. Aus Liebe die Träume von beiden sind sich nahe, sind sich fern. Weiß es manchmal nicht. Man ändert aus Liebe. Wer möchte nicht gern glücklich sein? Glücklich sein macht schön, macht aus Liebe Text. Gisela Steineckert, ein paar weitere Texte von ihr gibt es noch in dieser Sendung. Jetzt aber zum neuen Deutschland. 1986, unser Jahr. Hier ist Uschi Brüning aus diesem. Als wir Kinder waren, scheinbar klein. Als wir Kinder waren, was wir da alles sahen. Fee und Königssohn tanzten da auf dem Goldtablett für uns Ballett, nur für uns. Als wir Kinder waren, alles sahen, kam ein Weihnachtsmann, der war nicht Onkel Franz, fragte, was wollt ihr? Mir meinen Lancelot zum Tanz. Oh ja, das geschah wunderbar und ganz wahr. Damals in den Kinderjahren, was wir da alles sahen. Für die Großen nur waren wir hilflos und klein, doch uns spannend Träume ein, unsere Ohren war nicht taub. Damals, als wir Kinder waren, Kinder mit langem Haar. Als wir Kinder waren, Hexen sahen und den Zwerg. In den Kinderjahren, mitten im süßen Berg. Ich fand meinen Hühnergott, Lancelot such ich noch. Seit wir Freunde waren in den frühen Jahren, als wir nur Kinder waren. Als wir Kinder waren. Alles schöne Zeit, gar nicht weit. 1986, das neue Deutschland, vom 13. Mai. Ein großer Tag in Berlin. Das Fest des Lernens im Berliner Ernst-Thälmann-Park wurde eröffnet. 15.000 Schüler ehrten auf einem Appell ihr revolutionäres Vorbild. Mitglieder der Partei und Staatsführung wurden herzlich begrüßt. Ein neuer Pionierauftrag wurde übergeben. Zudem gab es die 10. Zentrale Galerie der Freundschaft. Professor Dr. Dr. Lothar Kolditz überreichte das Dokument dem Vorsitzenden der Wahlkommission Egon Krenz. Der Präsident des Nationalrates übergab den Wahlvorschlag. Gezeigt wurden Wahlplakate. Alles zum Wohl des Volkes, dafür meine Stimme, wählt die Kandidaten der Nationalen Front. Der Außenminister der Ungarischen Volksrepublik besuchte die DDR. Ein Weltgewerkschaftstreffen in Dublin besprach Abrüstung. Berichtet wurde von einem Großbrand im US-Bundesstaat North Carolina. 20.000 Hektar Wald waren vernichtet. Ein Temperatursturz um stellenweise mehr als 20 Grad Celsius führte am Wochenende in der Hohen Tatra zu Schneefällen. Straßen wurden gesperrt. Berichtet wurde von der 6. Etappe der Friedensfahrt. Gorschow, Peter Petrov gewann. Jugendliche aus 11 Städten der USA hielten sich zu einem Besuch in Kuba auf. Erich Honecker empfing Diplomaten zur Entgegennahme der Beglaubigungsschreiben. Ein Hannes-Meyer-Seminar fand im Dessauer Bauhaus statt. Es gab den 11. UNIDO-Trainingskurs über Pflanzenschutz. Und der Innenminister Friedrich Diekel war bei Bürgern von Plauen. Es gab Begegnungen im Rathaus. Vielleicht auch im Ballhaus? Hier sind Silly. 1986 Ballhaus Ballett. Das Parkett ist spiegelversiegelt, wie ein spiegelversiegeltes Klo. Und Champagnerfontänen säumen die Manege der schaurigen Show. Hinter Nylonpullis aus Hongkong, hinter Bläsern aus englischem Tuch, holt das Wellfleisch satter Erwartung vor dem kommenden Gottesfluch. We'll be right back. Wenn Sie zum ersten Mal auf Amazon.de bestellen, ist die Lieferung gratis. Großartige Dinge? Ja. Elegante Dinge? Klar. Dinge, die nur ich toll finde? Logo. Sichern Sie sich jetzt Gratislieferung für Ihre erste Bestellung bei Amazon.de. Es gelten die AGBs, kein Mindestbestellwert, Versand durch Amazon. Hallo, hier ist Frank Schöbel. Ihr hört Radio DDR 1. Übrigens einer meiner Lieblingssender, wenn nicht sogar der Lieblingssender. Sie hatte blondes Haar und sagte nein. Und das gefiel ihm sehr, er lief ihr hinterher. Was für ein schönes Paar, sprach jeder Mann. Und wie verliebt sie sind, man sieht es ihnen an. Man sah sie tanzen gehen, man sah sie Hand in Hand. Gut, sie sich verstehen, das war Liebe. Liebe. Yeah. Dann schlief sie traurig heil an seiner Wand. Er wollte ihr alles sein, so gut er es verstand. Sie waren ein schönes Paar und viel zu jung. Und doch war es wunderbar und bleibt Erinnerung. Er musste fort von ihr und sie konnte ihm nicht nach. Man sagt noch heute hier, dass keins die Treue war. Es war Liebe. Und bleibt Erinnerung. Bleibt Erinnerung. Ein weiterer Gisela Steinecker Text an diesem 13. Mai 2021, ihrem 90. Geburtstag. Frank Schöbel, ein schönes Paar aus dem Jahr 1978. Hier haben wir Dialog 1986, ja oder nein. Nackt geboren in die Welt, so grell und kalt. Wärst verloren, gibt dir keines von uns Halt. Aber Mama legt dich auf ihren Bauch, unseren Namen kriegst du auch. Nackt ans Licht, dein empfindliches Gesicht. Zugedeckt in den Armen warm versteckt. Ähnlich ihr und mir. Du schreist laut, ich bin hier. Einen Anfang. Thank you. Dialog mit Ja oder Nein, ein Text von Gisela Steineckert. Einen habe ich noch, aber zuvor aktuelle Termine von ihr. Am 20. Mai eine Solo-Lesung in Weißenfels, am 8. Juni in Schwerin, am 21. Juni in Niedergörsdorf und am 24. Juni in Berlin in der Hellen Panke. Hoffentlich kann alles stattfinden. Jetzt findet noch statt Sascha Tom, mein Lebensbild. Auswahl von Texten von Gisela Steineckert in diesen 2 Stunden Original Berlin. Bis morgen bleibt mir nur noch zu sagen und bis heute Abend 20 Uhr ad libitum, unser progressiver Abend. Bis dahin noch gute Unterhaltung mit Ihrem DDR1. Mediengeschichte auf DDR1. Pfingsten 89, es spricht Eberhard Aurich. Wir haben in dieser Nacht und heute Morgen mit vielen Teilnehmern des Treffens gesprochen. Und sie haben ebenso wie alle Freunde hier im Saal mich vor allem erstmal gebeten, dir von ganzem Herzen für deine Rede von gestern Dank zu sagen und für die Aufmerksamkeit und das Vertrauen der Partei, der Arbeiterklasse zur jungen Generation unserer Republik, zur Freien Deutschen Jugend. Jawohl, wir haben das gestern schon zum Ausdruck gebracht, wir möchten es hier nochmal bekräftigen. Die Arbeiter- und Bauernmacht, der Sozialismus in der DDR können auf die Jugend rechnen. Sie will und wird den Sozialismus allseitig stärken und schützen und so auf ihre Weise

fly. And if we stay together, we'll feel the rhythm of the evening picking us up high. Never mind the weather, we'll be dancing in the street until the morning light. 'Cause there's music in the air and lots of love everywhere. So give me the night. Give me the night. Give me the night. Give me the night. An den Balaton, DDR 1. Am Balaton wurde jetzt das Naturschutzgebiet von Badacsony um 770 Hektar vergrößert. Es erreicht damit eine Fläche von 7000 Hektar. Das Tappholzer Becken, in dem sich auch der nicht zuletzt durch die an seinem Fuße angebauten Weinsorten bekannte Badacsony-Berg erhebt, gilt als eine der reizvollsten Regionen Ungarns. Die Basaltkegel sind Zeugnisse vulkanischer Tätigkeit. Durch die vor kurzem beschlossene Vergrößerung des Schutzgebietes soll über die natürliche Pflanzen- und Tierwelt hinaus auch die geologische Formation erhalten bleiben. Der hier betriebene Abbau von Steinen zur Schotterherstellung wird deshalb eingestellt. Die Badacsony-Region ist nur eins von 500 Naturschutzgebieten Ungarns. Bekannter sind die Nationalparks in der Hortobágy-Puszta, im Kiskun-Gebiet und dem Bükkgebirge. Insgesamt stehen etwa 3,5% des Territoriums der UVR unter Landschafts- oder Naturschutz. Der sozialistische Staat gibt dafür alljährlich etwa 11 Millionen Forint aus. Mediengeschichte DDR 1. Thank you. one day I should become a singer with a Spanish bum who sings for women of great virtue. I'd sing to them with a guitar I borrowed from a coffee bar. Well, what you don't know doesn't hurt you. My name would be Antonio, and all my bridges I would burn. And when I gave them some, they'd know I'd expect something in return. I'd have to get drunk every night and talk about virility with some old grandmama who might be decked out like a Christmas tree. And though pink elephants I'd see, though I'd be drunk as I could be, still I would sing my song to me about the time they called me Shaggy. If I could be for only an hour, if I could be for an hour every day, if I could be for just one little hour, a cute, cute in a stupid-ass way. And if I joined the social world, became procurer of young girls, then I would have my own bordellos. My record would be number one, and I'd sell records by the ton, all sung by many other fellows. My name would then be Handsome Jack, and I'd sell boats of opium, whiskey that came from Twickenham, authentic queers and phony virgins. If I had banks on every finger, finger in every country, and all the countries ruled by me, I'd still know where I'd wanna be. Locked up inside my opium den, surrounded by some Chinamen, I'd sing the song that I sang then about the time they called me Shaggy. If I could be for only an hour, if I could be for an hour every day, if I could be for just one little hour, a cute, cute in a stupid-ass way. Now tell me, wouldn't it be nice that if one day in paradise I'd sing for all the ladies up there, and they would sing along with me, we'd be so happy there to be, 'cause down below is really nowhere. And if my name were Juniper, then I would know where I was going, and then I would become all-knowing, my beard so very long and flowing. If I became deaf, dumb, and blind because I pitied all mankind and broke my heart to make things right, I'd know that every single night. When my angelic work was through, the angels and the devil too would sing my childhood song to me about the time they called me Shaggy. If I could be for only an hour, if I could be for an hour every day, if I could be for just one little hour, a cute, cute in a stupid-ass way. Erinnerungen. Das ist ein Weckruf. Du reißt die Augen auf, singst dem Schlaf ein Liedchen zum Abschied. Du machst die Nacht zum Tag und danach einfach weiter. Deine Akkus sind leer, aber dann fängt der Spaß erst richtig an. Du willst der Morgenstunde endlich das Gold aus dem Mund klauen und dem frühen Vogel den Wurm abluchsen, denn du bist voller Energie. Für lange Nachtgeschichten. Vita Energy, dein Energy Drink. Von Natur aus energiegeladen. Bleiben Sie noch länger mit Ihren Liebsten verbunden bei maximaler Freiheit mit den Prepaid-Tarifen der Telekom. Schon ab 9,95 Euro erleben Sie im besten Telekom-Netz jetzt zusätzlich 3x 10 GB Datenvolumen für je 4 Wochen. Nur bis zum 30. Mai bei der Telekom. Es streamt und streamt, strömt und strömt. DDR 1. Abends ab 20 Uhr senden wir Ad Libitum. Außer am Samstag, da darf getanzt werden. Wünschen Sie sich doch mal Tanzmusik? ddr1@web.de. ddr1@web.de. You know I will be kind, I'll be guided. 1993, Jugendradio DT64 auf Astra. DT64 Verkehrsservice, A4 Dresden in Richtung Eisenach zwischen Stadtroda und Jena-Lobeda, 3 Kilometer Stau nach einem Unfall. A4 Eisenach in Richtung Dresden zwischen Apolda und Schorba, 5 Kilometer Stau nach einem Unfall. B6 Dresden-Bischofswerda zwischen Weißig und Rossendorf, Vollsperrung nach einem Unfall. Und dann hätten wir noch die B93 Zwickau-Altenburg zwischen Zwickau und Merane, Stau in beiden Richtungen. Zeitgeist mit Birgit Abromeit, hallo. Wander nach Wander durch Berg und Tal, Wander nach Wandern all überall, weiter nur eilen durchs ganze Land, nie lang verweilen von niemand gekannt. Nicht Heimat, nicht Liebe ward mir zuteil, nur immer wandern, rastlos in Eil. Ich kenne nicht Sorgen, kenn Spiel nur und Sang. Grillen am Morgen wäre nicht lang. Ein fahrender Sänger von niemand gekannt. Ein Rattenfänger, das ist mein Stand. Ein fahrender Sänger von niemand gekannt, ein Rattenfänger, das ist mein Stand. Bald fang ich Ratten, bald Mäuse auch ein, dann wieder Mägdlein, lieblich und fein. Solch kleine Spröde, herzig und zart, freudig zu küssen, ist meine Art. Fühlt sie erglühen, das Herz ihr so warm, und will entfliehen aus meinem Arm, ruf ich leise, oh sei nicht bang, hör doch das Fliehen, Spiel und Gesang des fahrenden Sängers von niemand gekannt, des Rattenfängers aus fernem Land, des fahrenden Sängers von niemand gekannt, des Rattenfängers aus fernem Land. Den Balaton. DDR1. Zwischen Skiofog und Tihon neigt sich die Urlaubssaison am Ungarischen Meer dem Ende. Noch war heute hier nicht zu erfahren, wie viele der 17 Millionen ausländischen Ungarn-Besucher an den größten Binnensee Mittel- und Westeuropas an den Balaton kamen. An manchen heißen Wochenenden, und deren gab es mehr als in der DDR, waren es bis zu 700.000 Erholungssuchende. Unter den über 450.000 Fahrzeugen, die die Fähren zwischen Tihon und Skiofog beförderten, viele mit dem Kennzeichen DDR. Was wollen Sie kennenlernen in Ungarn? Was wollen Sie sehen? Ja, an sich, ich möchte gerne ein paar Ungarn kennenlernen, ein bisschen Kontakt zu den Ungarn, obwohl wir das in Magdeburg, wir hatten dort auch schon Ungarn zu Gast, die gebaut haben. Aber dann kennenlernen, die Leute kennenlernen, möchte mal zum Angeln gehen und die Städte so kennenlernen. Dann ist es doch ein Unterschied. Jede Stadt ist anders, sind nur durch die CSR gefahren. War es auch sehr schön, die Kampenmarsch, und dann möchten wir gerne mal Ungarn. Einige hält selbst einmal ein kühler Tag nicht vom Baden ab. Eingeweihte halten aber Wassertemperaturen unter 25 Grad für den Balaton für außergewöhnlich niedrig. Sie genießen die Früchte, die an den Hängen des Balatongebirges in diesem Jahr gut gediehen sind. Statten der Barockkirche von Tihon einen Besuch ab oder dem Dorfmuseum, das einen Einblick in die wechselvolle Geschichte des befreundeten Volkes gibt. Für die meisten geht ein interessanter Urlaub zu Ende. Andere haben noch Pläne. Mediengeschichte DDR1. Musik aus der DDR. Wir haben beide ein Geheimnis, dein und mein Geheimnis, und das schon von Kindheit an. Auch Internationales. What can tears it apart? Tears it apart. Leaving me pain and sorrow. Spielen wir neue Musik, dann in den Sendungen Ad Libitum und Was wäre wenn? Hämmerchen. The river flows, it flows to the sea. Wherever that river goes, that's where I want to be. Flow, river, flow. Let your waters wash down. Take me from this road to some other town. All he wanted was to

The taste of your tears.